Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Zur zweiten Runde bei der Verleihung des Publikumspreises für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik, kurz der Goldene Stefan. Ja. Auch in Silber und Bronze ist vergeben. Ja, stimmt. Ja, oder halt auch kurz Pen und P. Mhm. Der etwas seriösere Name oder zumindest der, wo man nicht erklären muss, wenn eigentlich Stefan ist. Das hat man schon. Aufmerksame Hörer haben wir schon verfolgt. Genau, das hatten wir schon im ersten Teil rund um Rollenspiele verraten. Und im zweiten Teil geht es die nächsten vier Kategorien rund um Comics. Und meine Güte, ja. Da hat der Stefan ja echt viel zusammengetragen. Ich meine, das sind alles Sachen, die er gelesen hat und rezensiert hat. Und das war nicht wenig. In der Tat. Ja, wir starten mit der ersten Kategorie. Das wäre der beste Serienauftakt, den uns der Pen & Paper Podcast vorstellt. Bitte sehr. Hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Rollenspiels. Hier ist Lukas vom Pen & Podcast und ich habe die Ehre, die Kategorie Comic Bester Auftaktband einer Reihe 2017 vorzustellen. Und wir legen jetzt einfach mal los. Es geht einmal um Androiden Nummer 1, Wiederauferstehung von Splitter. Als nächstes Artus Trivium Nummer 1, Die Engel von Nostradamus von Splitter. Die Adaption Nummer 1, Kinaya von Splitter. Als nächstes kommen die Dortons, natürlich auch Nummer 1, Der erste Tote, auch von Splitter. Die neun Fälle des Rick Master, Nummer 1, Rip Rick von Splitter. Dann kommt Elia, Die Nebel von Askeltes, Nummer 1, Die Geburt von Bunte Dimensionen. Dann Parallel Nummer 1, New York, New York von Splitter. Dann Samurai-Legenden Nummer 1, Furiko von Splitter. Dann Sensei, Die Schule der einsamen Wölfe von Splitter. Dann Spinest, Bird Watchers, Bunte Dimensionen als Verlag. Und dann als allerletztes Yija Nummer 1, Der Sorgenfresser von Bunte Dimensionen. Ja, ich will jetzt ja einfach mal komplett unparteiisch sein und wünsche einfach allen viel Erfolg beim Goldenen Stefan und euch noch gute Unterhaltung bei diesem wunderbaren Award. Und ich gebe mal wieder zurück ins Studio. Ja, ich habe in der Kategorie auch gewählt, natürlich, nämlich Androiden. Allerdings nicht, weil ich ihn gelesen habe, sondern ich hatte unter anderem die News von Splitter gehabt und die machen das eigentlich ganz geschickt, ne, und stellen da sozusagen, das ist der neue Comic und da ist eine Probeseite. Der hat mich quasi am meisten interessiert, deswegen dachte ich, ja, will ich mal den. Ja. Ja, vielleicht hat ja deine Wahl auch Einfluss gehabt, ja, auf das Ergebnis. Ich bin gespannt. Genau, kommen wir auch gleich dazu. Es gibt tatsächlich mehrere Gewinner, die wir hier haben. Also nicht nur in jeder Kategorie einen, sondern doppelte Stimmen haben wir. Doppelte Stimmen, genau. Schon mal gehabt. Fangen wir doch gleich an. Den bronzenen Stefan bekommen zum einen Yija, der Sorgenfresser von Bunte Dimensionen, und Elia, die Nebel von Askeltes, die Geburt. Auch von Bunte Dimensionen. Ja, teilen sich den dritten Platz mit jeweils 55 Stimmen und 11, oder entspricht halt dann 11%. Den zweiten Platz teilen sich ebenfalls zwei Comic-Auftaktserien, so. Die da wären zum einen die Daltons, Der erste Tote, Ja, der wird unter anderem von der Dorp besprochen. Ich weiß bloß halt nicht, welche Folge aus dem Kopf. Es sei dir verziehen. Soll sehr ungewöhnlich sein. Okay. Ja, vom Splitter Verlag. Und dann haben wir noch Samurai-Legende Furigo. Ebenfalls vom Splitter Verlag. Hier sind es auch jeweils 13%, was 65 Stimmen entspricht. So, und den goldenen Stefan erhält, jetzt die bitte einen Trommelwirbel vorstellen. Da. Genau, Androiden, Wiederauferstehung vom Splitter Verlag. Ja, vielleicht war deine Stimme die ausschlaggebende. Ja, das liest du mal vor, wie viel es gab und rechnet mal nach. Ja, in dem Fall tatsächlich 15% der Stimmen, was 76 an der Zahl entspricht. Ja, nicht schlecht. Genau, da merkt man, haben, glaube ich, dann, wie ich das gerade richtig mitgerechnet habe, ein bisschen weniger abgestimmt, weil insgesamt waren es über 1000 Teilnehmer. Ich meine, 1153 war die letzte Zahl. Mhm. Aber da werden sich natürlich einige zurückgehalten haben, weil viele aus dem Rollenspielbereich kommen und das wahrscheinlich übersprungen haben, wenn man gut da quasi keinen Namen kennt. Aber trotzdem erstaunlich, wie vielfältig das Genre Comic ist. Also ich habe auch erst vor ungefähr 3-4 Jahren mit Comics angefangen. Wir haben angefangen, so Marvel-Abo zu machen. Ja, natürlich. Stimmt. Parallel dazu halt auch noch weitere Comics gekauft. Und gerade abseits von Superhelden gibt es sehr, sehr interessante und starke Comics. Und ich kann nur empfehlen, diesen Gratis-Comic-Tag zu nutzen und da mal die verschiedenen Serien reinzuschnuppern. Da gibt es wirklich tolle, tolle Sachen. Ja, da muss ich, ist auch ein Aufruf, Weckruf an mich. Also ja. Ich habe ja seit meinen Jugendtagen nur noch sehr, sehr selten mal Comics in der Hand. Ja, ich habe ja deine Vorlage quasi zum Reaktivieren des Lesezirkels dafür genutzt, auch vielleicht den Comic-Lesezirkel wieder warum nicht? Klar. Reaktivieren. Da gibt es bestimmt mehr als ein Band, den man sich da mal vornehmen könnte. Ja. Ja, Gloria stellt die zweite Kategorie vor, die beste Graphic Novel, das beste für sich alleinstehende Band sozusagen. Mhm. Ja, überlassen wir mal Gloria von Nordgedanken das Wort. Willkommen bei der Kategorie Comic, die beste Graphic Novel 2017. Hier ist die Gloria von den Nerdgedanken.de und ich präsentiere euch nicht nur die Verlage, sondern natürlich auch die Titel. Gehen wir gleich mal in Medias Res, es sind doch einige. Von Splitter gibt es 7 Frauen. Ulysses wirft das schwarze Auge der Andergaster mit in unseren Pool. Von Splitter, der Ruhm meines Vaters. Von Carlsen, die Abenteuer von John Blake, das Geheimnis des Geisterschiffs. Buhu. Nochmal von Carlsen, die letzte Reise der Schmetterlinge. Splitter gibt uns zum einen die schwarzen Moore, zum anderen Evil Road. Von Hansa, Freedom Hospital. Panini präsentiert uns Großväterland. Splitter ist natürlich wieder mit dabei mit Ich habe Abel getötet und Die Insel der Frauen und Irokesen und Liebe auf Iranisch. Und natürlich noch Ludivine unterm Mantel der Geschichte. Dann haben wir noch von Panini Superhero Girls, Prüfungsstress und Superschurken. Und Wonder Woman, Batman, Hiketaya. So viele unterschiedliche Publikationen, da kann ich euch beim besten Willen keinen Favoriten nennen, denn ich kenne natürlich euren Geschmack nicht. Mein Geschmack wäre Liebe auf Iranisch von Splitter gewesen. Denn das ist nicht nur eine unglaublich interessante Sache, denn hier geht es darum, wie junge Leute im Iran mit all seinen Regeln und all seinen Restriktionen die Liebe erleben, versuchen in ihrem Alltag damit klarzukommen, sich zu finden, sich zu verlieben und natürlich auch ganz andere Dinge zu tun, die nach dem Verlieben kommen. Zum anderen, es ist ein Einblick in eine ganz andere Kultur, in ein anderes Denken, in eine komplett andere Lebenssituation, die sich von der unsrigen hier total unterscheidet. Und wenn mich schon eine Graphic Novel lese, dann ist zwar eine Superheldengeschichte was Tolles, aber ich möchte bewegt werden. Und das schafft Liebe auf Iranisch auf jeden Fall. Der Stil ist zwar relativ simpel, dafür aber auch unglaublich bewegend. Kurz und gut, mein Favorit wäre Liebe auf Iranisch aus dem Splitter Verlag. Aber es kommt natürlich darauf an, was ihr gerne haben wollt. Ja, ich habe es mal einfach gemacht. Ich habe DSA, der andere Gast, gewählt. Und zwar nicht, weil es vermutlich der beste Comic der Reihe ist, weil ich kenne halt auch nicht alle. Und ich habe ihn gelesen und fand ihn zumindest zu gut. Der Zeichenstil ist gewöhnungsbedürftig. Manchmal sind die Szenen sehr detailliert und auch gut gelungen. Häufig sind die Proportionen aber komisch. Ja, das ist mir schon beim ersten Durchblättern gleich aufgefallen. Schon, wird es zwischendurch durchgeblättert, ne? Trotzdem, die Geschichte ist gut, er hat so ein bisschen so vom Flair her halt an Sleepy Hollow, also den Film, nicht die Serie, und also quasi ein köpferaubender Mörder geht um im Lande. Und es gibt auch eine alte Legende, also das ist so die Ähnlichkeit, ja, und zwei Ritter ziehen aus, einer, der quasi geschickt wurde aus Harina. Und dem das Geschenk quasi abhanden kommt, was er im Auftrag seiner Königin, der anderen Königin, übergeben sollte. Und sich jetzt so erhofft, es ist zerbrochen, also er kann es auch nicht wieder beschaffen, der sich so erhofft, sozusagen dort einen Stein im Brett zu haben und das verziehen zu bekommen, dass es kaputt gegangen ist. Und der andere ist halt so ein Lebemann, also der nicht so die ritterliche Einstellung hat, sondern eher so, ja, Hauptsache ich sehe schön aus und macht Spaß. Und die ziehen dann halt zusammen los, sozusagen, um das aufzuklären. Das ist von der Geschichte her sehr schön gemacht. Das fühlt sich sehr aventurisch an, und zwar sehr oldschool aventurisch, sag ich mal. Also es ist halt mehr Orkensturm denn Dämonenplage. Ja, und muss sagen, insgesamt, auch mit den Bonussachen, die da hinten dran sind, war das doch ein überzeugendes Werk. Ja, gucken wir mal, ob er auch gewonnen hat, wobei das war der einzige Rollenspieltitel von den Regelwerken DSA, ist eh eine starke Marke, also die Chance ist hoch, sag ich mal. Der Bronze-Stefan mit 8% und 68 Stimmen geht an die letzte Reise der Schmetterlinge von Carlsen. Der silberne Stefan an Wonder Woman und Batman mit Hike Taya von Panini. 9% der Stimmen und 76 Stimmen entspricht. Und der erste Platz, der goldene Stefan mit 268 Bewertungen und 30% der Stimmen ist, wenig überraschend, der Andergaster, der Andergaster von Unisys. Also da hat Unisys, glaube ich, alles richtig gemacht. Wer in das Bonusmaterial reingelesen hat, da ist ja auch noch die Entstehungsgeschichte geschrieben, das war wirklich ein Fan, der da angetreten ist und das gerne machen wollte. Also ich glaube, da haben die auch nicht viel Arbeit mit gehabt. Ja, war natürlich dann rentiert. Und irgendwie, ich habe das Review mir bei Orkenspalter nochmal angeguckt, die da durchaus kritisch mit umgehen, also wer es sich holen will, sich nicht ganz sicher ist, sich ruhig mal informieren, ob das was für einen ist oder eben nicht. Auch wenn der Zeichenstil. Achso, genau, die haben nach Aventuren Fehlern gesucht und tatsächlich nur einen einzigen gefunden. Also das ist alles sehr genau recherchiert. Was ich glaube, irgendwie einmal fehlt eine Speiche im Bohrungsrad. Oh, okay. Ja, das ist wirklich, das ist halt nur ein Mini-Fehler. Aber ne, sonst hast halt, du hast da ja, also ich kenne das vom DSA Lab, was du da für einen Rechercheaufwand hast, wenn du da irgendwas Bestimmtes machen willst. Naja, also wie sieht das Dorfwappen aus und so weiter. Das steht ja alles irgendwo ja, das ist geschrieben. Und das ist mit vier Bäume sind und nicht fünf. Ja. Und dann muss das halt recherchiert sein. Und gerade halt bei einem literarischen Werk kann man das ja so, ne? Fragt man halt, wird ein Bohrungsrad aufs Grab gebracht? Da muss man nicht wissen, wie viele Speichen das sind, aber wenn man das natürlich zeichnet und visuell unterlegt, dann gibt es natürlich unheimlich viele Sachen, die man halt nachrecherchieren muss, die mal bestimmt schon irgendwo geschrieben standen und festgelegt wurden. Ja, naja, also dazu auf jeden Fall Gratulation, dass das so fast fehlerfrei daherkommt. Ja, der Komplexität des Hintergrundes auch schon nicht schlecht. Ja, dann lassen wir uns mal von Martin vom Esker Podcast die Nominierten für die Einzelbände vorstellen. Jawohl. Lieber Philipp, lieber Ingo, liebe Zuhörer, hier ist der Martin vom SK Podcast und für den Publikumspreis für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik stelle ich vor den besten Einzelband einer Comicreihe. Wie gehabt in alphabetischer Reihenfolge. Erstens Arcanis, der Zirkel von Patmos von Bunte Dimensionen. Zweitens Auf die Barrikaden Band 2, die roten Elefanten von Splitter. Drittens Auf die Barrikaden Band 3, wir werden nichts über ihre Weiber sagen, ebenfalls von Splitter. Viertens Bomb Road Band 3, Yankee Station von Bunte Dimensionen. Fünftens Die Eisendivisionen Band 2, Invasionen aus dem Pazifik von Bunte Dimensionen. Sechstens Die neun Fälle des Rickmaster Band 2, Morde im französischen Garten von Splitter. Siebtens Die verlorene Armee Band 4, Wir waren Menschen von Bunte Dimensionen. Achtens Königliches Blut Band 5, Alienor, die schwarze Legende Nummer 3 von Splitter. Neuntens Mesolith Band 2 von Crosscult. Zehntens München 1945 Zweifel von Schwarzer Turm. Elftens Ork Saga 2 Shakara von Crosscult. Zwölftens Roma Band 2 Siegen oder Sterben von Splitter. Dreizehntens Roma Nummer 3 Tötet Cäsar von Splitter. 14. Roma Nummer 4 Blut von meinem Blut von Splitter. 15. Sonnenstein Band 3 von Panini. 16. Spynest Excalibur von Bunte Dimensionen. 17. Yiya Band 2 Der Alchemist von Bunte Dimensionen. Und 18. Katzen im Weltall, Band 14, Sergeant Titankralle gegen den Kardinal der Kampfroboter vom SK Podcast Verlag. Ich bin wie immer sehr gespannt. So, jetzt zu diesem auch ein Favoriten. Ja, also Katzen im Weltall klingt schon mal so strange, dass es gut sein muss. Ja. Von daher wäre das jetzt allein vom Titel her mein Favorit. Das ist gelesen. Kann ich natürlich verstehen, aber da bist du, glaube ich, Martin auf den Leim gegangen. Was? Dass sein hervorragendes Lieblingswerk, was er gerne selber publizieren würde, damit eingeschmuggelt hat. Ich würde da muss noch ein paar Jahre drauf warten, auf Katzen der Welt. Ich fordere eine sofortige Umsetzung dieses Stoffes. Ja, du kannst dich ja so lange mit der DSK, die schwarze Katze, begnügen. Oder auch Katsulu. Katsulu, ja. Und dann wird Katzen der Welt das dritte Katzenrollenspiel auf Deutsch. Das sind dann schon mal dreimal mehr als Ponyrollenspiel auf Deutsch. Ich sehe, der Markt ist da. Ja, freuen wir uns auf den nächsten Goldene Stefan. Da kann man dann bestimmt nicht auch My Little Pony wählen. Ja. Ja, also ich habe tatsächlich auch einen Favoriten gehabt, weil mir vom Gratis-Rollenspieltag der erste Teil bekannt war von Mesolith. Das ist ein Steinzeit-Comic. Und ja, der erste Teil hatte mein Interesse auf jeden Fall geweckt, bin aber tatsächlich nicht dazu gekommen, mich da tiefer einzulesen, weil es gibt, wie ich vorhin schon mal sagte, so viele Serien, kann halt nicht alle verfolgen. Ich habe mich dann für andere entschieden, aber ja. Es war jetzt, würde ich quasi über unendlich Geld verfügen und mich mit Comics eindecken können ohne Ende, dann wäre das auf jeden Fall eine Serie, die ich bestimmt lesen würde. Gut, genau, dann kannst du uns verraten, wer da gewonnen hat. Ja. Auch hier gibt es wieder viel für mich zu tun. Das ist so, wie als hättest du gewürfelt. Richtig. Ja, um den dritten Platz schlagen sich ja etliche Kandidaten, beziehungsweise haben sich geschlagen und auch alle gewonnen. Genau. Mit dem dritten Platz. Fangen wir mal an. Gibt es nämlich, wie gesagt, mehrere. Unter anderem, nein, nicht unter anderem, haben gewonnen. Die Eisendivision Nummer 2. Die verlorene Armee Nummer 4. Arcanis, der Zirkel von Patmos, Nummer 2. Alle von Bunte Dimensionen. Dann haben wir noch Sonnenstein Nummer 3 von Panini. Und Auf die Barrikaden Nummer 2 vom Splitter Verlag. Also 5 Gewinner Also 5 Titel, die den bronzenen Stefan gewonnen haben. Und zwar jeweils mit 7%, was 47 Stimmen entspricht. Einfacher wird es auf Platz 2. Da gibt es nur einen Gewinner. Den silbernen Stefan gewinnt Orksaga 2 Shakara von Crosskult mit 71 Stimmen, was 11% entspricht. Den goldenen Stefan letzten Endes gewinnt München 1945 Zweifel vom Verlag Schwarzer Turm mit 13% bzw. 88 Stimmen. Ja, Wahnsinn. Genau. Der noch vielleicht kurz für den, die nicht regelmäßig unseren Podcast hören, wenn du den Winter-OPC auswürfelst oder Sachen ziehst, dann schaffst du halt auch immer irgendwelche obskuren... ja, gegen die Statistik. Ja, zum Beispiel zweimal denselben hintereinander zu ziehen, obwohl die auch örtlich völlig getrennt im Stapel liegen. Das finde ich immer faszinierend. Ja. Ja, oder See und Lärm. Wenn man Würfelextreme testen will, muss man einfach nur einen Christoph haben. Richtig. Und daher mein Hinweis. So. Was haben wir noch als letzte Kategorie? Den besten Sammelband, den ebenfalls nochmal der Pen & Paper Podcast die Nominierten vorstellt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des feinen Rollenspiels. Hier ist Dominik vom Pen & Podcast und ich habe das große Vergnügen, euch die Kategorie Bester Sammelband 2017 im Bereich Comics zu präsentieren. Diese Kategorie beinhaltet Hefte und Kurzgeschichten und die Nominierten in dieser Kategorie für den Goldenen Stefan sind... Auf den Spuren H.P. Lovecrafts Nummer 3 von Thorsten Lowe, Australian Superheroes, Rückkehr der Helden von Crosskult, Black Magic, das Erwachen von Splitter, Black Widow, Krieg gegen S.H.I.E.L.D. von Panini, Captain America, Steve Rogers von Panini, Captain America, Steve Rogers, der Krieg der Helden von Panini, Deadpool X für ein U von Panini, The Evolution von Splitter, Gangster Cursed EP Marco Adriano 1 von Carlson, Gwenpool die einzig wahre Heldin von Panini, Hellboy die Todeskarte von Crosskult, James Bond 007 Eidolon von Splitter, James Bond 007 Hammerhead von Splitter, Kameraden von Splitter, Kopfsache 8 grafische Erzählungen von Carlson, Lady Mechanica das Geheimnis der mechanischen Leiche von Splitter, Mickeys Mini-Comics von Paramount, Paper Girls von Crosskult, Predator vs. Judge Dredd vs. Aliens von Crosskult, Sherlock Holmes, die Chroniken des Moriarty von Splitter, Spider-Man, der Schwur von Panini, Star Trek, die neue Zeit Nummer 8, Q's Schachzug von Crosskult, Star Trek TNG Hive von Crosskult, Suicide Squad Deadshot von Panini und Suicide Squad Katana ebenfalls von Panini. Das ist natürlich ein sehr gemischtes Feld. Wenn ich einen Tipp abgeben müsste, dann würde ich als alter Fan des Cosmic Horrors natürlich auf den Spuren H.P. Lovecrafts nehmen. Allerdings muss ich auch gestehen, dass sich Predator vs. Judge Dredd vs. Aliens extrem geil anhört. Ich wünsche natürlich allen Nominierten viel Erfolg und hoffe, dass ihr noch viel Spaß bei der Verleihung des Goldenen Stefan habt. Das war Dominik von Pen & Podcast und ich verabschiede mich. Ja... Predator vs. Judge Dredd vs. Aliens klingt tatsächlich ziemlich reizvoll. Auf jeden Fall. Ist auch schon halb auf meiner Liste gelandet. Ist auch nicht so teuer. Aber ich habe schon mal einen Alien, wie heißen die? Omnibus oder Bus, also im englischen Sprachgebrauch diese Sammelcomics gelesen und der war sehr enttäuschend. Also das war quasi so ein Ballertyp metzelt Aliens nieder, ohne dass sie eine Gefahr sind. Und genau das ist ja Aliens okay, nicht. Richtig. Das fand ich so enttäuschend. Zum Glück gab es noch eine dritte Geschichte in dem Band, die war dann noch ein bisschen besser, aber von daher, ich kenne zumindest jemanden, der Alien-Comics sammelt und da kann man sich das bestimmt mal ausleihen. Mein... Noch ganz lustig fand ich Gwenpool. Das könnte eine obskure Mischung sein, die genau hinhaut. Also gerade Deadpool-Humor finde ich auch immer super. Und wenn dann versucht wird, das mit einer anderen Figur zu machen, könnte nochmal ziemlich lustig werden. Ich meine, das war auch ich habe noch nichts, das war ein Comic-Podcast auf meinem Stick. die einmal monatlich berichten, da war Gwenpool auch relativ weit oben in deren Liste. Gewählt habe ich allerdings Paper Girls. Der hat mich nämlich wieder mal im Gratis-Comic-Tank überzeugt. Mhm. Und geht so ein bisschen in die Richtung von Stranger Things. Stranger Things, genau. Das ist halt auch im Stile von Stranger Things. Ah, sehr cool. Halt eine Gruppe von Zeitungsausträgerinnen, die sich, ich glaube, zu Halloween und oder die Nacht nach Halloween, und deswegen begegnen sie komischen Typen. Und als die komischen Typen dann eventuell nicht nur komische Typen sind, sondern tatsächlich das sind, als was sie hätten sonst verkleidet sein können, gerät das Ganze ein bisschen aus den Fugen. Genau, bis dahin geht halt der Vorstellungsband, und ja, also Paper Girls bin ich fest entschlossen zu lesen oder weiterzulesen. Genau, deswegen habe ich die gewählt. Na ja. Tja, also wenn ich jetzt noch nachträglich einen Favoriten hätte, dann auf jeden Fall Alien vs. Predator vs. Judge Dredd. Das klingt ja so nach Säurespritzern. Toll. Das kann ziemlich gut, das kann auch ziemlich schlecht sein. Ja. Aber was kann das nicht? Ja, und den Bronzen Stefan hat auf jeden Fall Australian Superheroes bekommen, Rückkehr der Helden von Cross Cult mit 62 Stimmen oder 7% umgerechnet. Also glaube ich auch zu Recht, das ist ja auch eins der Comics, die so ein bisschen Furore gemacht haben. Gab es auch bei uns im Forum mehrere Stimmen zu. Gab es glaube ich erst als Einzelbände in ja, Österreich sozusagen direkt gedruckt, und Crosskult hat dann nochmal so ein Sammelband dazu gemacht. Halt was so, ich würde mal sagen, so eine halbe Persiflage. Es nimmt sich schon ein bisschen ernst, aber halt nicht vollständig. Halt Superhelden in Österreich, wie das aussähe. Also da, das ist noch was, was ich persönlich auch sage, ja, könnte, werde ich auch mal reingucken. Zumal ich auch da jemanden kenne, der sich das schon geholt hat. Da würden natürlich die österreichischen Superhelden niemals auf ihren Wiener Schmäh verzichten wollen. Schätze ich mal. Richtig. Der Simon Stefan geht an einen alten Bekannten mit 71 Stimmen und 8%, nämlich Deadpool X-Furnu von Panini. Jawohl. Ja, Deadpool geht immer, finde ich. Ist persönlich einer, den ich immer gerne lese. Es gibt eigentlich interessanterweise keinen schlechten Deadpool-Band. Was der da rumbrasselt, ist immer irgendwie unterhaltsam. Ja, das stimmt. Geht also ich habe auch schon 5 oder 6 Bände in den ganzen Marvel-Bänden gehabt und mir auch ein bisschen was nachgekauft. Oder ich hatte mir jetzt auch, das kann ich übrigens sehr empfehlen, die Deadpool-Anthologie. Die ist nämlich ein ziemlich dickes Hardcover für 25 Euro. Sind, glaube ich, 12 Einzelbände drin. So eine Art Best-of-Deadpool. Und super unterhaltsam und ja, zeigt aber aus ganz verschiedenen Zeiten von Deadpool. Es erzählt dann auch so ein bisschen, was vorher passiert ist und so weiter. Also auch wenn man sich Deadpool sozusagen historisch annähern möchte, wo man ihn noch nicht kennt, ist die Anthologie ein super Band, okay, um ihn kennenzulernen. Ja. Ja, und der goldene Stefan geht tatsächlich an etwas, was ich sonst auch gewählt hätte, aber ich erzähle gleich, warum ich es nicht gewählt habe, nämlich der goldene Stefan geht an Auf den Spuren von H.P. Lovecraft Nummer 3 aus dem Verlag Thorsten Loof mit erstaunlichen, oder was ist erstaunlichen, aber jedenfalls deutlich mehr Stimmen, nämlich 227 Stimmen und 25%, also deutlicher Abstand zum zweiten Platz. Da bin ich mir nicht sicher, ob da der Name Lovecraft gezogen hat. Mhm. Was ich stark vermute, weil der Comic selber erscheint in einer relativ kleinen Auflage. Nicht mehr, also 227 wird wahrscheinlich noch erreichen in der Auflage, aber so super viel mehr vielleicht nicht, keine Ahnung. Aber ist ein super schöner Comic. Ich habe Band 1 und 2. Er basiert auf einer Kurzgeschichtensammlung von deutschen Autoren, die Geschichten im Stil von H.P. Lovecraft geschrieben haben. Ist auch im Verlag Thorsten Loof erschienen. Mhm. Heißt, glaube ich, auch genauso auf den Spuren von H.P. Lovecraft. Und dazu werden jetzt pro Jahr immer 2 Kurzgeschichten in einen Schwarz-Weiß-Comic gezeichnet. Und das Ganze ist halt ja, gutes Fandom-Niveau, sage ich mal. Also halt Schwarz-Weiß-Zeichnung, aber die sehr intensiv und die Geschichten halt sehr gut umgesetzt. Also Band 1 und Band 2 haben mir da sehr gut gefallen, dass ich mir auch hätte gut vorstellen können, da Band 3 zu wählen, wenn ich eben nicht Paper Girls dem vorgezogen hätte. Ja, also auf jeden Fall ein absolut verdienter Gewinner. Ja, sehr schön. Ja, das war's schon mit den ganzen Comic-Kategorien, aber wir haben noch die offenen Kategorien. Und davon wollen wir euch mal zumindest die erste in dieser Episode noch vorstellen. Nämlich die offene Kategorie Bestes Rollenspiel. Jetzt, wo der arme Philipp 62 Einreichungen, also Nominierungen bekommen hat. Man konnte jetzt ja von Hand eintippen. Und der über mehrere hundert Abstimmungen halt eine Strichliste aussehen musste. Aber wenn man sowas macht, dann kommt das halt, passiert sowas. Das ist wohl wahr. Selber schuld. Den 10. Platz mit 3,7% der Stimmen erringt dabei Das schwarze Auge von Ulysses und Barbarians of Lemuria von Truant. Oh, meiner Stufe. Ulysses. Ja, so schon mal knapp davor der Marktkonkurrenz auf dem 8. Platz mit 4,1% der Stimmen ist Splittermond von Uhrwerk und, sehr interessant, Geh ich in den Winterwald von System Matters. Also das andere Erzählrollenspiel. Oder das andere Rollenspiel aus der kleinen Reihe zu Kagematsu. Dann auf dem 7. Platz, ebenfalls von System Matters, Dungeon World. Noch nicht erschienen, aber schon vorn dabei. Sehr schön, mit 4,5%. 4,9% bekommt tatsächlich Private Eye Nummer 5 der Redaktion Fantastic. Ist dann der 6. Platz. Der 5. Platz, Dungeons & Dragons von Ulysses mit 5,8%. Steht nicht Nummer 5 dabei, aber ja, wenn es von Ulysses sein soll. Wobei ich mir da vorstellen kann, dass es auch durchaus Einreichungen für D&D 4 und D&D 3 gab. Ja, ist sogar nicht sogar für Klassik D&D. Das kann sein, ja. Naja, da hätte ich jetzt gerne echt Philipp hier gehabt und mir das mal erzählen lassen, ob er die alle zusammengezählt hat oder nicht. Ja, dann haben wir, das finde ich ziemlich stark, oder die nächsten Platz finde ich eh ziemlich stark, auf dem 4. Platz mit 7% die Vergessenen Chroniken im eigenen Verlag erschienen. Aha. Davor Ultima Ratio von Heinrich Tüffers Verlag mit 7,4% der Stimmen. Davor Simbarom von Prometheus Games auf dem 2. und auf dem 1. Respekt mit 8,6% der Stimmen. No Return von Creativity Forge. Genau, No Return, das Endzeit-Rollenspiel war ja schon unter den Nominierten auch mit, genau, mit ja, dabei. Also hier macht sich, denke ich, meiner Meinung nach für Stefan jetzt bezahlt, dass er immer diese Interviews macht mit den ganzen Entwicklern vom Eigenverlag und einige einfach stark ihre Community aktivieren können. Also gerade die Vergessenen Chroniken, die jetzt nicht nominiert waren, dass sie sozusagen frei denn mit 7% ja, genannt wurde, schon eine gute Leistung. Ja, und die großen, sage ich mal, relativ weit hinten. Ne? Richtig, richtig. Ja, Ultima Ratio finde ich auch super, dass es so weit vorne gelandet ist. Mag ich persönlich auch sehr. Wir haben ja jetzt zur Spiel gerade erschienen. Im letzten Jahr haben wir an einer Kurzgeschichtensammlung für Ultima Ratio gebastelt, die jetzt zur Spiel erschienen ist. Also da passiert auch immer Neues und ich finde diese kurzen Regelbände, die sie rausbringen und diese kurzen Quellenbücher für maximal 12, 13 Euro, mir persönlich gefallen die immer so gut. Ja. Und bei Philipp haben sie nicht immer ganz so gut in der Rezension abgeschnitten, aber er hat sie zumindest mal relativ fair rezensiert. Und ja, also bei mir kam sie, weil ich auch so ein Fan bin von sandboxigeren Sachen, also nicht so immer überall Vorgaben brauche, kam sie sehr gut an. Und ja, wir haben uns ja nicht umsonst, also wir haben uns lange überlegt, zu welchem System wir eine Kurzgeschichtensammlung machen wollen, also sprich der Würfelheld und ich. Mhm. Und das ist nicht umsonst dann Ultima Ratio geworden, obwohl wir auch andere Angebote hätten annehmen können. Ja, schön. Ja, damit bleiben beim nächsten Mal noch die Literatur-Nominierung. Ja. Und natürlich ist bei Literatur auch dabei die Solo-Abenteuer-Rollenspiele. Und wir verraten, was in der zweiten offenen Kategorie passiert mit bester Erweiterung und Zubehör, wo es immerhin 84 mehr Einreichungen gab. Lieber Mann. Da gab es auch noch wieder einiges auszuzählen. Ja, dann sind wir mal gespannt drauf. Bis dahin. We'll be right back. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.